trug das Kreuz, der Heiligste von allen. Er trug das Kreuz hinauf nach Golgatha. Mit Würde ließ er sich den Spott gefallen. Das Gotteslamm gab dort sein ganzes Jahr. Gedenke jeden Tag, wie Jesus mit uns starb, der dir am Kreuzesstamm das Heil erwarb. Gedenke jeden Tag in tiefer Dankbarkeit, was ihn gekostet, deine Seligkeit. Wer spottet und von roher Hand geschlagen, das Haupt geschmückt mit einer Dornenkron. Seht, welch ein Mensch, hört man Pilatus sagen. Seht, welch ein Mensch ist dieser Gottessohn. Gedenke jeden Tag, wie Jesus litt und starb, der dir am Kreuzesstamm das Heil erwarb. Gedenke jeden Tag in tiefer Dankbarkeit, was ihn gekostet, deine Seligkeit. Er trug das Kreuz auf seinem wunden Rücken, darauf die Schuld der ganzen Menschheit lag. Die schwere Last, sie wollte ihn erdrücken. Wie schrecklich war für ihn sein letzter Tag. Gedenke jeden Tag, wie Jesus litt und starb, der dir am Kreuzesstamm das Heil erbarb. Gedenke jeden Tag in tiefer Dankbarkeit, was ihn gekostet, deine Seligkeit. Er trug das Kreuz, verlassen von den Seinen, der stets nur Lieb und Freude hat geschenkt. Zum Übeltäter zählten sie den Reinen, der da inmitten zweier Mörder hängt. Gedenke jeden Tag, wie Jesus litt und starb, der dir am Kreuzesstamm das Heil erbarb. Gedenke jeden Tag in tiefer Dankbarkeit, was ihn gekostet, deine Seligkeit. Vom Kreuz herab lässt dir dein Heiland sagen, o Menschenkind, das tat ich ja für dich. Zu deinem Heil ließ ich ans Kreuz mich schlagen. Aber sag, was tust du denn für mich? Gedenke jeden Tag, wie Jesus litt und starb, der dir am Kreuzesstamm das Heil erbarb. Gedenke jeden Tag in tiefer Dankbarkeit, was ihn gekostet.